Yo. Sollen wir loslegen? Hans Ryan. Soll ich jetzt was einspielen oder nicht? Nee. Warum nicht? Na. Ich spiele so gerne Dinge ein. Ich brauche mehr zum Einspielen. Ja, dann. Nee, ich hab nichts außer die Hymne von Sealand oder, oder Intro oder Outro. Meine Tochter hat mir noch was vorgesungen. Sie auf der Flöte gespielt. Bitte nichts mehr von Flöten heute. Das würde die machen. Herzlich willkommen. Hier sind wieder die Jungs von Ach. Und wir haben eine kleine Bonusfolge vorbereitet, in der es um drei wunderschöne Katastrophen der Menschheit geht. Und ich hätte gerne von euch, dass ihr mir, sobald ihr eine Ahnung habt, in welche Richtung es geht, ihr mir erratet, um welche Katastrophe es geht. Denn ich habe auch hier wieder mehrere Hinweise, die darauf hinführen, was es denn war. Erdbeben. Hurricane. Jetzt, also nicht im Sinne so von wer bin ich, sondern eher so, wen habe ich umgebracht. Was war ich? So ein bisschen. Okay. Müsste man heute durch eines der heute genannten Unglücke ums Leben kommen, so wäre dieses mit Sicherheit die Top-Wahl von euch beiden. Der Untergang der Titanic. Nein, absaufen ist ja voll. Naja, aber wenn du da untergehen müsstest, dann wäre das die Top-Wahl. Das ist ja das, was Philipp gerade gesagt hat. Also von den dreien, ich sag gleich, die sind jetzt, das sind jetzt nicht unbedingt Sachen dabei, wo man nur angenehm abtritt. Also ich würde am liebsten in der Atmosphäre verglühen. Oh, das wird so gut zu dir passen. 8 dokumentierte und mit Namen belegte Todesfälle forderten dieses Unglück. Ein Asteroid ist auf die Erde runter, irgendwas Kleines. Irgendwas Kleines. Nein, aber was ist denn so klein, dass nicht die ganze Welt schon auslöscht? Warst du schon mal im Nördlinger Ries? Hast du schon mal gesehen? Wie so ein kleiner Asteroid. Was der so macht. Was war denn das für ein Unglück? Ich meine, das war 8 Leute, da kann mal der Christbaum abgebrannt sein. Da 8 Leute erst schnell zusammen. Neben dem eigentlichen Problem sorgten die ärmlichen Wohnverhältnisse der damaligen Zeit dafür, dass so viele Menschen ums Leben kamen. Ja, wenn es keine Feuertreppen gibt, siehst du, zack. 9-11. Oder wenn die Häuser aus Stroh gebaut sind. Vom 8 dokumentierte und mit Namen belegte Todesfälle. Ich glaube, da gab es ein paar mehr. Das ist nie bewiesen worden. Wow. Wir befinden uns am 17. Oktober 1814 in St. Giles. Wo ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Das hilft nicht weiter. Der Ort des Unglücks wurde im Jahr 1922 abgerissen. Heute befindet sich dort das Dominion Theater. Theater? Eine Lawine? Nee. Auf keinen Fall. Nein. Naja, aber was kann denn dazu führen, dass wenn du in ärmlichen Verhältnissen lebst, welchen Gefahren bist du denn dann mehr ausgesetzt? Überschwemmungen. Ja. Dürre. Du bist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Filippo lächelt milde, das heißt, es könnte in Richtung Wasser gehen. Eine heitere Darstellung der Situation des Problems war im Zeichentrickfilm Asterix und Kleopatra aus dem Jahr 1968 zu sehen. Eine Überflutung. Asterix, gab es da nicht die Plagen? War das bei Asterix und Kleopatra? Nee, das sind sie in Ägypten und die Pyramiden werden halt gebaut. Das ist die geilste Szene ever, ist, wo Obelix dann quasi zum Vorkosten da ist. Und ein einziges Stück von dieser Torte haben will und einfach so ein Ministück rausschneidet und den gesamten Rest nimmt. Nee, das sind drei Stück, Teile. Ja, sind es drei tatsächlich. Genau. Aber der also, Miraculix und Asterix bekommen jeweils eins und sagen wir, sie sind nicht ganz gleich verteilt. Aber er nimmt irgendwie, keine Ahnung, 90% des gesamten Kuchens, weil das ja auch nur ein Stück ist. Aber tatsächlich, ich finde die tollste Szene, wo sie den Giftkuchen backen, diesen Song, den habe ich so oft mit meinen Geschwistern auch früher gesungen, der ist tatsächlich hängen geblieben. Dieser Song ist super. Kann ich bis heute noch zitieren. Also, es sind vergiftete Lebensmittel. Nein. Die London Morning Post vergleicht die Auswirkungen mit einem Erdbeben oder einer Feuersbrunst. Das war eine... die Auswirkung mit einem Erdbeben oder einer Feuersbrunst. Es muss irgendwas Absurdes sein, weil wenn es ein Standard... Ja. Naturkatastrophe ist, dann macht der Herr Weißmann hier nicht den Aufriss. Ein brennender richtig. Elefant ist durchs Haus gelaufen. Und weil die Leute in ärmlichen Verhältnissen wohnten, hatten sie kein Anti-Elefanten-Spray. Nicht schlecht. Trotz finanzieller Verluste von 15.000 britischen Pfund erholte sich der Geschäftsmann Henry Murr davon. Er heiratete einen Monat später und hielt sogar eine Baronetswürde. Eine was? Baronetswürde. Baronett? Ist Bajonett ist was an die Waffe? Nein, nein, Baronetswürde. Aber ist nicht ein Baron? Baronetz? Ich glaube. Baronwürde heißt es doch, oder? Ich bin weil ein Baronett ist ein weiblicher Titel. Ja, ja und ja. Ich glaube sozusagen, den kriegst du, wenn du die Frau dazu heiratest. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay, aber er ist Baron quasi gewesen dann. Hm. Wahrscheinlich. Oder vielleicht ist es auch die Baronetswürde, was ich auf Englisch aufgeschrieben habe. Hm. Also ist ein Geschäftsmann. Ist mit seiner Fabrik was passiert? Ja, richtig. Die ist abgebrannt. Nein. Vielleicht hilft euch ja der nächste Tipp. Seit 2012 verkauft das Holborn Whippet eine Spezialität, die an dieses Ereignis erinnert. Das ist irgendwie, keine Ahnung, dass eine Maisfabrik gebrannt hat und dann Popcorn entstanden ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hier, der Mais, der daran erinnert. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Irgendwas in der Art ist. Aber ja, irgendwas ist explodiert oder verpufft oder weil die keine Ahnung, die waren zu arm, um Fenster in diese Fabrik einzubauen. Okay, und ich gebe euch noch einen Tipp. Das Holborn Whippet ist ein Pub. Also ich kenne ja Pubs, in denen werden Irish Car Bombs serviert. Was ist Baileys und Guinness und Baileys? Oder Whisky. Also ich weiß nicht, ist es Baileys? Ich glaube, es ist Baileys. Ich denke auch, es ist Baileys. Aber warum würde man denn so ein gutes Guinness so versauen? Das ist vielleicht dann die Damenvariante. Ich weiß nicht, es gibt ja auch, ist ja durchaus üblich in Irland da irgendwie noch so Sirup oben drauf zu schütten. Ich hätte gedacht, das wäre gar kein irisches Ding, das zu bestellen. Also ich kenne das nur aus Irland. Andersrum, es gibt doch auch hier so Dinge wie heißt das hier, Bumbermaß? Ja. Also erklär vielleicht mal allen nicht-fränkischen Zuhörerinnen und Zuhörern, was das ist. Eine schwarze Maus, das ist halt eine Cola mit Bier und einem Kirschschnaps drin. Da werden, glaube ich, ein paar Bierpuristen auch sich Geistmaß. Mit Sicherheit. Drüber aufregen. Aber da gibt es viel schlimmere Dinge. Genau, schlimmere Dinge. Bananenweizen. Ich löse es ein bisschen auf. Bananenweizen ist wirklich schlimm. Oder Schneemaus. Ist auch was ganz Schlimmes. Ihr seid aber im richtigen Metier unterwegs. Das ist eine Weinschorle mit Vanilleeis und was ist da noch für ein Schnaps drin? Das klingt aber wie ein Dessert gerade. Ist da Fernet? Oder da ist noch irgend so ein widerlicher Schnaps drin. Fernet Branca ist ja sowas ein ekelerregendes. Nein, nicht Fernet. Ist nicht Fernet. Was ist da noch drin? Weiß ich nicht. Nun, ja, wir befinden uns am 17. Oktober 1814 in London. Die Wohnbedingungen im Stadtteil St. Giles sind erbärmlich. Zu viele Leute zahlen sich zu kleine Zimmer in viel zu kleinen Wohnungen. In der Tottenham Court Road befindet sich die Murr & Company Brauerei. Durch Materialermüdung und unzureichende Wartung muss es kommen, wie es kommen musste. Ein Bottich der Brauerei platzt, und zwar einer mit 135.000 imperialen Gallonen feinstem englischen Bier. Das entspricht 610.000 Litern, also 610.000 Maß Bier. Durch die Druckwelle zerbersten Bottich um Bottich. Eine Welle aus dann insgesamt 1.470.000 Litern Bier überflutet die Straßen. Mehrere Häuser kollabieren und viele Wohnungen wurden komplett überschwemmt. Es starben 8 namentlich bekannte Personen. Tatsächlich kenne ich die Story. Jetzt, wo du es so runterbrichst, das habe ich schon mal gelesen. Ja, prima. Na dann. What a nice way to go. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das wäre von den Dingen, die ich jetzt hier habe, ja doch eigentlich noch. Naja. Denn ich habe hier Katastrophe Nummer 2. Habt ihr Lust? Ja, aber natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn es von hier aus nur noch abwärts geht, aber ja, dann natürlich. Feuer frei. Ja. Ich dachte, das wäre ein Hobby von dir. Je länger es dauert, desto schlimmer wird. Ja, dass ich euch runterbringe. Aber deine arme Frau. Durch diese Geschehnisse im Jahr 1987 verstarben mindestens 4 direkte Todesfälle und ca. 500 Personen, die an Spätfolgen leiden. 1980, ja, das ist irgendwie nah an Tschernobyl. 88 war das, oder? 87? Ich glaube 87. Ich weiß nicht mehr. Ja. Aber es ist nicht Tschernobyl. Nee. Jetzt faltet er so theatralisch nee. hier sein. Selber nicht vorlese. Den Titel wegfalten. Mehr als 110.000 Personen mussten medizinisch untersucht bzw. versorgt werden. Ratlos. Da ist was in der Luft, würde ich sagen. Oh. Love is in the air. Da, da, da, da, da, everywhere you look around. Die Aktion wurde durch menschliche Gier ausgelöst und durch gegebene Gelegenheit, sagen wir, gefördert. Wagner, Pereira und Robertos Alves starteten das Unglück. Starteten? Ja. Ein brasilianisches Wettfurzen entgleitete. Was? Naja, keine Ahnung. Was kannst du denn so in die Atmosphäre blasen? Was irgendwie? Naja, Methangas tatsächlich. Also so doof hätte ich vorstellen können. Aber Himmelsrichtung schon mal ganz gut, denn durch jenes Unglück mussten in einer brasilianischen Stadt zahlreiche Häuser geräumt und etliche sogar abgerissen werden. Mir gefällt mein Gedanke immer mehr. Ja, das passt immer noch ins Bild, ja. Als Katalysator gilt der Schrotthändler Dever Alves Ferreira, der dem Unglück zu diesem Ausmaß verhalf. Aber wahrscheinlich nicht in seiner Funktion als Schrotthändler. Oder doch? Das hilft mir so nicht weiter. Schrotthändler Ferreira selbst überlebte das Unglück. Er machte sich über die Situation lustig, forderte Geld für Fotografien und Interviews und führte sein Überleben auf seinen starken Bier- und Schnapskonsum zurück. Später heiratete er erneut. Er starb 1994. Es gibt ja schon so eine Legende, dass du Radioaktivität mit Wodka bekämpfen kannst. Also zumindest irgendwie die Auswirkungen reduzieren oder irgendwie, keine Ahnung, deine Leber davon abhalten, zu aber viel glaub, radioaktives also Material aufzunehmen. Brasilien ist, glaube ich, nicht so einfach, in radioaktiven Kontakt zu treten. Ja, ja. Ich sage ja nicht, dass das die Lösung ist, aber das würde seine These zumindest stützen. Zunächst glaubten viele Betroffene, dass ein Getränk ursächlich sei an ihren Problemen. Es stellte sich heraus, nein, das war nicht ihr Problem. Na, dann war es vielleicht die Wasserversorgung. Philipp, du musst uns mehr geben. Das gebe ich euch. Die Frau des Schrotthändlers packte Diebesgut in eine Plastiktüte und fuhr mit dem Bus ins Krankenhaus. Zum Glück öffnete sie die Tüte weder im Gefährt noch im Gebäude, was vielen Menschen das Leben rettete. Sie selbst verstarb jedoch noch im gleichen Jahr. Ich glaube immer noch an meine Theorie. Fast so. Der stinkendste Furz der Welt. In der Tüte. Naja, also was kann denn so tödlich sein? Ja, vielleicht haben muss die ja so, wirklich irgendwas Radioaktives so, oder so. Vielleicht haben die so Fisch vergären lassen und so. Wie heißt das? Ist irgendwie Ström? Sulström? Oder wie heißt diese ganz arg stinkende Fisch? Ja, ja. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch aus Dänemark. Die haben die kleine Meerjungfrau. Island? Nee, Dänemark. Nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, ihr seid schon echt auf falscher Spur, denn am 13. September 1987 brachen Pereira und Alves in einem Institut ein und stahlen dort eingelagerte Maschinenteile. Wegen Streitigkeiten gab es ein Verbot zur Entfernung der Maschinen durch die Eigentümer, aber auch durch die Besitzer des Gebäudes. Zum Pech aller Betroffener war der diensthabende Wachmann zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Sorry, ich dachte, du liest jetzt schon die Auflösung vor. Nee. Und ich frage mich, wie hätte ich darauf kommen sollen? Nee. In 100 Jahren bin ich nicht drauf gekommen. Die große Wachmann-Katastrophe von 87. Also, sie haben eine Maschine, die wahrscheinlich irgendwie Luft säubert oder irgendwas zerlegt. Irgendwelche Luftfilter ausgebaut von, keine Ahnung. Du begibst dich wieder, finde ich, mehr auf Abwege. Du warst vorhin schon näher dran. Die haben wirklich irgendwas atomar Verseuchtes. Ich gebe euch Hinweis Nummer 10 und der ist jetzt so, wieder so ein Mega-Downer. Die 6-jährige Nichte des Schrotthändlers verstarb ebenfalls an den Folgen und wurde in einem bleiernen Sarg mit Zementmantel begraben. Ja, das spätestens jetzt, glaube ich, ganz stark an radioaktive Strahlung. Was ist denn das dann für ein Institut? In was für einer Zeit befinden wir uns nochmal? 1987. Ja. Okay. 1987, und hier kommt die Auflösung, klauten Pereira und Alves Bauteile eines Strahlentherapiegeräts. Sie zerlegten die Kapsel der Strahlenquelle und die wussten einfach nicht, was das ist wirklich, verbrannten sich dabei jedoch dermaßen die Pfoten durch Gamma- und Beta-Strahlen, dass sie das Ding einfach lieber verkauften. Und so gelang dann das Diebesgut in die Hände des Schrotthändlers Ferreira. Der wiederum zerlegte es und freute sich über die blau leuchtende, hochradioaktive Material namens Cäsiumchlorid. Leider wusste er nicht, was er da eingekauft hatte und verteilte es fröhlich an Familie und Freunde. Sein Bruder malte sich mit dem lustigen Zeug ein blaues Kreuz aufs Hemd. Die Tiere seiner Farm verstarben dann alle ziemlich schnell und dann auch er. Und der Schrotthändler wollte auch seiner Frau daraus einen Armreif fertigen. Jetzt muss man wissen, Cäsiumchlorid schaut ziemlich aus wie Kochsalz und hat da auch ein paar so Eigenschaften davon. Also sprich, das Ding ist ziemlich wasserlöslich. Und es haftet ziemlich gut an Körper und Kleidung. Und habe ich auch erwähnt, dass er das Zeug so krümelweise auch an andere Schrotthändler verkauft hat. Das Cäsiumchlorid landete somit in der Kanalisation, in den Händen von Personen und überall sonst, wo man es nicht haben will. Circa 2 Wochen später wurde die Kontamination festgestellt und ein Notfallprogramm gestartet. Seit diesem Vorfall sind Inventarlisten in öffentlichen Behörden und Instituten Pflicht. Dominik, Cäsiumchlorid, das ist so naheliegend. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Wir sind einfach dumm, Jürgen. Und es ist der sogenannte Guyana-Unfall. Guyana-Unfall, aber tatsächlich, dann war ja das, war ja meine Schlussfolgerung. War sehr gut, war sehr, sehr gut. Beim Schnapskonsum nicht schlecht. Ja. Ich habe auch erst gedacht so, hey, Moment, jetzt hat es, aber dann doch nicht. Ja. Und ich habe noch eine dritte Auflage. Habt ihr immer noch Bock? Was heißt denn immer noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon ein bisschen schlimm alles. Die Ursache dieses Unglücks wurde erst auf einen Bombenanschlag zurückgeführt. Nach 6 Jahren Prozessieren wurde offiziell festgestellt, diese Behauptungen waren einfach nur Quatsch. Ja, dann war es wahrscheinlich keine Bombe. Richtig. Gut, sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, sehr gut, ihr habt es gelöst, es war keine Bombe. Ein Sprengkörper. Die Hinterbliebenen der Opfer erhielten Einmalzahlungen, was ungefähr heute, und da wird es ein bisschen schwierig, $100,000 entsprechen würde. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, rechnet man nur die Inflation oder die Kaufkraft und an was macht man das fest? Weil, Spoiler, es ist schon ein paar Tage her. Und es war in den USA. Richtig. Gut gefolgert. Es hätten auch australische Dollar sein können. Das war jetzt ein Hongkong-Versuch. Den schenke ich euch. Wie großzügig er ist mit Dingen, die uns auch nicht weiterhelfen. 21 Menschen wurden durch dieses Unglück getötet, 150 verletzt. Und jede Menge Chaos angerichtet. Also ist irgendwas explodiert. Eine Gasleitung. Nee. Ein Tank. Ein Wal. Auf einem guten Weg. Wir befinden uns am 15. Januar des Jahres 1919. Eine der ersten Tankstellen. Nein. Schade. Hätte auch sein können. Ein Silo, ein Getreidesilo. Zahlreiche Gebäude und auch eine Hochbahnstrecke wurden bei diesem Unglück zerstört. Eine Hochbahnstrecke? Ja. 1919? Ja, da gibt es sogar Bilder davon, das ist ganz spannend. Also ein Tank. Ich bin bei Katastrophen echt so bewandert. Ich bin so harmoniebedürftig, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwas... was Schlimmes passieren könnte. Und mal wieder Gier und daraus resultierende mangelhafte Wartung waren mal wieder Ursache der ganzen Sache. Von dem Tank, der explodiert ist. Es war ein unterirdischer Tank. Tatsächlich nein. Na schau dann, was ein oberirdischer Tank. Die Aufräumarbeiten verlangten mehrere Millionen Salzwasser. Nein, Süßwasser hätte nicht funktioniert. Liter? Ja. Bauform an beiden verlangt mehrere Millionen Liter Salzwasser. Jetzt tickt es in den Köpfen der beiden. Nee, in meinem Kopf tickt gar nichts mehr. So Flatline. Braune Farbe diente als Tarnung für Mängel, die das Unglück erst ermöglichten. Und nein, eine andere Farbe hätte nicht funktioniert. Also Rost. Wie er halt noch nicht mal Antworten gibt und jetzt dann gleich einfach weiterliest. Okay, und eigentlich der letzte volle Hinweis noch. Durch Diabetes sterben Menschen an den langfristigen Folgen von Zucker. In Boston ging das ein bisschen schneller. Sein Zuckertank explodiert? Ja, richtig. Aha. Wir befinden uns und weiter. Ja, ja. Wir befinden uns in Neuengland im Jahr 1919. Boston ist ein Zentrum der Schnapsbrennereien. Besonders Rum zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Produkten der Stadt an der Ostküste. Die dafür benötigte Melasse, eine bräunliche Zuckersirup-Pampe, wird in Massen importiert. Am 15. Januar kommt eine Lieferung Melasse aus Puerto Rico an und wird in einem großen, großen Tank gelagert. Dort soll die Melasse langsam fermentieren und dann auch bald entnommen werden. Jedoch steigt die Temperatur in Boston enorm rasch an, von minus 14 Grad auf plus 5. Diese Temperaturen lassen die Fermentierung deutlich schneller ablaufen und erhöhen den Druck auf die Außenhülle. Durch bauliche Mangel und das Überstreichen einfach von undichten Stellen kommt es, wie es kommen musste. Die Nähte platzten, Eisenteile des Tanks flogen dabei durch die ganze Stadt. Kurz, der ganze Tank barst. Eine Welle von Melasse schoss durch Boston. 8,5 Millionen Liter. 9 Meter hoch. 50 Stundenkilometer schnell. Die zahlreichen Rettungskräfte waren dann zwar ziemlich schnell vor Ort, aber kamen dann kaum noch vorwärts. Überall klebte es und weder Mensch noch Maschine gelang ein Vorkommen. Die Reinigung der Stadt sollte mehrere Monate dauern und viele Millionen Salzwasser aus dem Hafenbecken benötigen. Die klebrige Melasse löst sich einfach in normalem Süßwasser so gut wie gar nicht auf. Hm. Und das ist die Melasse-Katastrophe von Boston. Du hast auch beim zweiten Mal das Wort Liter weggelassen. Zerfix. Hast du was gegen das Wort Liter? Nein. Das sind ziemlich eklige Vorstellungen, wenn Zucker überall klebt. Ja. So. Vor allem stell dir einfach mal so eine Wand aus Zuckerpampe, die auf dich zurast vor. Und es klebt ja alles und es ist höllisch heiß. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Das sehr interessant. Also ich meine, typischer Fall von, da kommt man halt schwer drauf, aber das ist eine interessante Story. Danke, dass du es ansprichst. Ich war mir nicht ganz sicher, was genau ich da hätte erraten sollen. Hallo. Ja. Zuckertank. Aber ihr wart ja auf einem echt guten Weg. Also Zuckerei. Und jetzt trotzdem meine Frage, was ist denn eure liebste der drei Katastrophen? Ich habe jetzt noch eine andere Katastrophe, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Die du hast dich auf Aufnahme gedrückt. Nee, die gebe ich gerne mal noch als Tipp zum einfach mal bei Google geben ein. Die Whale Explosion. Ah. Einfach mal eingeben. Ja. Eingeben, die Story lesen, Videos schauen, Spaß haben. Wobei da kamen, glaube ich, Menschen nicht ums Leben. Nee, aber es war eine Riesensauerei. Eine Riesensauerei. Und es gibt Dynamit. Und es gibt einen tollen. Und Drama. Eine tolle Folge von The Dollop darüber. Ja, also Whale Explosion, super Thema. Ja. Danke, Philipp. Ja, aber jetzt trotzdem nochmal, euer Favorit? Whale Explosion. Also, wenn du von den dreien durch eine Version abtreten müsstest. Es geht mir am schnellsten. Ja, das also ist, nicht das Atomare. Heiße Melasse ist wahrscheinlich relativ schnell tödlich. Relativ schnell, relativ tödlich. Echt, also, die Melasse? Ja. Oh. Ja. Ich meine, das verbrennst halt einfach. Ich will allgemein nicht sterben. Also Atomare, es geht gar nicht. Ja, das ist, glaube ich. Das Bier, weiß ich nicht, ertrinken ist auch nicht so geil. Ich glaube, der Jürgen hat ja recht, wenn eine heiße Wand auf dich zukommt, ist er gleich weg. Ja, das stimmt. Da bleibt nicht viel. Ja. Na dann. Mega würdelos, wenn es dann den Verwandten erzählt wird. Das ist der Jürgen im Karamell. Das ist aber geil. Wie bei Star Wars können wir dich dann über ins Wohnzimmer stellen. Nicht in Öl, sondern in Karamell. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss. Ich glaube, es kann von hier nur noch abwärts gehen. Na dann, ich hoffe, euer Tag wird schöner als die von den Leuten, von denen wir gerade erzählt haben. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.